بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Den Gläubigen wird es sehr wohl ergehen. Denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden. Und denjenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden. Und denjenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Und denjenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben. Und denjenigen, die ihre Gebete einhalten. Das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون Wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Hierauf werdet ihr gewiss nach all diesem sterben. Hierauf werdet ihr gewiss am Tag der Auferstehung auferweckt werden. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Und wir schufen euch ja über sieben Lagen. Und wir sind der Schöpfung nicht unachtsam. Und wir lassen vom Himmel Wasser in bestimmtem Maß herabkommen und lassen es sich dann in der Erde aufhalten. und wir haben fürwahr die Macht, es wieder wegzunehmen. Dann lassen wir euch dadurch Gärten mit Palmen und Rebstöcken entstehen, in denen ihr vielerlei Früchte habt und von denen ihr esst, und einen Baum, der aus dem Berg Sinai herauskommt, der Öl hervorbringt und auch Tunke für diejenigen, die essen. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Und auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern ist, zu trinken. An ihnen habt ihr vielerlei Nutzen, und davon esst ihr. Und auf ihnen und auf den Schiffen werdet ihr getragen. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين Und wir sandten bereits Noah zu seinem Volk. Da sagte er, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Da sagte die aus seinem Volk führende Schar, die ungläubig war, dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das einen Vorzug euch gegenüber haben will. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er wahrlich Engel herabgesandt. Wir haben so etwas bei unseren Vorvätern nicht gehört. Er ist nur ein Mann, der an Besessenheit leidet. So wartet mit ihm für eine gewisse Zeit ab. Er sagte, »Mein Herr, hilf mir!« wo sie mich der Lüge bezichtigen. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Da gaben wir ihm ein, verfertige das Schiff vor unseren Augen und nach unserer Eingebung. Wenn dann unser Befehl kommt und der Ofen brodelt, so führe von jeder Art ein Paar und deine Angehörigen hinein, außer gegen wen das Wort vorher ergangen ist. Und sprich mich nicht an zugunsten derjenigen, die Unrecht getan haben. Sie werden ertränkt werden. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ Und wenn du dich nun auf dem Schiff eingerichtet hast, du und diejenigen, die mit dir sind, dann sag, alles Lob gehört Allah, der uns von dem ungerechten Volk errettet hat, und sag, mein Herr, gewähre mir einen gesegneten Abstieg, denn du bist der Beste derjenigen, die Abstieg gewähren. Darin sind wahrlich Zeichen. Wir haben sie damit fürwahr geprüft. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Hierauf ließen wir nach ihnen ein anderes Geschlecht entstehen. Dann schickten wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم